Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zum Jahresabschlusscast von Kaboom, Junge! Heute rede ich über meine liebsten und nicht so beliebsten Spiele dieses vergangenen Jahres. Eigentlich wollte ich das mit Markus zusammen machen, aber der gute Markus hatte dieses Jahr eine großartige Idee, die ich auch machen werde nächstes Jahr, aber dazu komme ich später. Kommen wir gleich zu Platz Nummer 10 der für mich besten Spiele des Jahres 2021 und das ist Monster Hunter Stories 2. Oder auch das bessere Pokémon. Man brütet Monstereier aus, macht mit ihnen rundenbasierte Kämpfe und läuft durch eine wirklich schön erzählte Geschichte, durch schöne Grafik. Und man ist so ein bisschen der Nebencharakter. Es fühlt sich immer so an wie so das White Knight Chronicles-Syndrom, falls das Spiel noch jemand kennt. Man ist der Nebencharakter und man erlebt die Story halt mit. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der darauf Lust hat. Ja, Platz Nummer 10 der schlechtesten Spiele haben wir nicht, weil so viel habe ich dann auch nicht ein schlechtes gespielt. Kommen wir dann gleich zu Platz Nummer 9 der für mich besten Spiele des Jahres. Und das ist Griftlands. Dieses Jahr, oder auch letztes Jahr, gab es sehr, sehr viele Karten-Roguelike-Games. Das heißt, man hat so ein Kartendeck, mit dem man bestimmte Sachen machen kann, wie kämpfen oder auch wie im Falle von Griftlands auch Unterhaltungen. Es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es ist sehr gut in Szene gesetzt. Ich mag den Comic-Grafik-Stil. Ich habe da das Spiel gekauft, als es im Early Access war und jetzt ist es unter anderem fertig. Also habe ich es mir nochmal gekauft für die Konsole, um die Entwickler zu unterstützen. Es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Kann ich nur empfehlen. Aber Vorsicht! Das Ding kann süchtig machen ohne Ende. Das ist so dieses typische, ich probiere es mal aus und 5 Stunden später. Kommen wir aber nun zur Nummer 9, der für mich nicht so ganz so guten Spiele. Ich sage es extra nicht so ganz so guten, deswegen ist es auch ganz weit unten auf der Liste. Ihr müsst wissen, je tiefer es auf der Liste ist bei den nicht so guten Spielen, es ist immer noch ein gutes Spiel, aber es ist, also ich persönlich fand es einfach nicht so gut. Und das ist Tales of Arise. Der Soundtrack zu Tales of Arise ist bombastisch. Die Charaktere sind wirklich gut geschrieben. Die Grafik ist wunderschön. Nur dieses Spiel hat ein fürchterliches Kampfsystem und ein grauenhaft langgezogenes Abenteuer. Es ist so langgezogen und die Charaktere, wo du eigentlich genau weißt, jetzt komm, macht mal hin. Nee, man stellt sich hin und gibt jetzt erstmal für die nächsten 2,5 Stunden Exposition. Das Problem ist, es ist langweilig. Es ist mir wirklich zu dröge und zu langweilig. Die Sachen, die dann passieren, sind spannend und gut gemacht und wirklich, wirklich okay. Aber bis du dahin kommst, oh Gott. Dann das Kampfsystem, was sie angeblich verbessert haben, ist nicht sonderlich verbessert. Es ist eigentlich fast dasselbe wie in den alten Tales-Teilen. Naja, also es ist deswegen ganz unten, weil es ist nicht schlecht, aber für mich, ich finde es einfach nicht so toll wie alle anderen. Kommen wir nun zu Platz Nummer 8, der für mich besten Spiele des Jahres. Und das ist Guardians of the Galaxy. Als ich das Spiel damals zum ersten Mal gesehen habe, in den Trailern und in den Promos, die es da gab, dachte ich mir, ach du Scheiße, die machen nicht schon wieder so ein Avengers-Ding. Oh nee, oh, die Story gut, Gameplay kacke, oh nein. Tatsächlich, als es dann rauskam, dachte ich mir, ach komm, was soll's, ich hole es mir einfach und war tatsächlich sehr positiv überrascht. Die haben das Flair der Guardians eingefangen. Die haben die Charaktere der Guardians perfekt eingefangen. Die Story ist sehr gut erzählt und spannend. Und ja, es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Die Kämpfe können manchmal irgendwann so gegen Ende recht nervig werden. Aber dennoch, die Quips, die Leute immer haben, also sie reden halt untereinander ständig, das passt wunderbar rein. Es sind die Guardians. Sie streiten sich, sie mögen sich, sie machen Witze. Es ist wirklich gut gemacht. Also, klare Empfehlung von mir. Ein sehr, sehr gutes Game. Kann ich wirklich geradeaus durchweg nur empfehlen. Großartig. Kommen wir nun zum Platz Nummer 8 des für mich schlechtesten Spiele des Jahres. Und zwar Dark Alliance Baldur's Gate. Oder auch Baldur's Gate Dark Alliance. Die Leute, die die Zwischensequenzen gemacht hatten, hatten den Spaß ihres Lebens. Die Leute, die das Spiel programmiert haben, die weniger. es ist ein auf 4 Spieler gemachter Loot-Klopper. Das heißt, man läuft durch die Gegend, sammelt Stuff ein, kloppt Monster kaputt und am Ende des Levels kriegt man seine Ausrüstung. Die ist random. Das Problem ist, alleine ist das Spiel viel zu schwer. Mit mehreren Leuten macht es zwar mehr Spaß, das Problem ist nur, die Server sind so schlecht und der Netcode ist so beschissen, dass es manchmal passiert, dass man, wenn man zuhaut, dass man, naja, eine Latenzverzögerung von 5 Sekunden hat. Dass danach erst zugehauen wird. Das ist fürchterlich. Du kannst ja das Spiel nicht spielen. Absolut nicht. Es ist sehr grindig, das heißt, wenn man bessere Ausrüstung haben will, muss man höheren Schwierigkeitsgrad machen, was alleine fast unmöglich ist, weil anstatt das irgendwie in einem fairen Schwierigkeitsgrad zu machen, nö, die Gegner hauen halt einfach mit 8-facher Schwere zu. Denke so, what the fuck? Es ist okay. Mehr ist es leider nicht. Ich hatte mir davon mehr erwartet. Ich habe es trotzdem auch wieder gern gespielt, weil aus irgendeinem Grund mag ich komische Spiele. Aber, naja. Kommen wir jetzt zu Platz Nummer 7 des für mich besten Spiels des Jahres und das ist Deathloop. Deathloop ist eine Überraschung gewesen tatsächlich. Es wurde angekündigt als Shooter und hier, da kann man sich gegen rennen und so Jumps machen und hier so Leute erschießen und dann, wenn man halt stirbt, macht man halt seinen Tag nochmal. Und ja, macht ja nichts und so. Nein, ich finde, ehrlich gesagt, Deathloop ist mehr so ein Adventure-Puzzle-Game mit Shooter-Elementen. Das passt eigentlich ganz gut, ja. Und das macht auch Spaß. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr gut. Die Geschichte ist super, der Soundtrack ist super, die deutschen Sprecher sind sehr gut. Und das Spiel allgemein macht einfach Fun, da durchzurätseln und ab und zu auch mal so eine Frust rauszulassen in den NPCs, die da rumrennen. Und ansonsten, ja, wenn man halt stirbt, muss man halt seinen Tag wiederholen. Also täglich grüßt das Murmeltier mit Waffen. Aber es ist sehr, sehr gut. Es ist echt spaßig. Kann ich nur empfehlen. Kommen wir zu Platz Nummer 7 des für mich schlechtesten Spiels des Jahres. Und das ist Far Cry 6. Ich mag Far Cry. Ich mag Far Cry wirklich. Der 5. war für mich bis jetzt einer der besten Teile, weil er absolut over the top und bescheuert war. Aber der Teil ist, wäre es nicht für den Hauptbösewicht gewesen, der gespielt wird von Giancarlo Esposito oder auch Gus Fring genannt, also auch bekannt als Gus Fring aus Better Call Saul, hätte ich das Spiel schon längst aufgegeben. Die meisten Charaktere in diesem Spiel sind absolut fürchterliche geschriebene Charaktere. Grauenhaft geschrieben, unglaublich nervig, aus irgendeinem Grund sehr politisch, was mich nicht stören würde, wenn du nicht mit dem Daumen aufs Auge wärst die ganze Zeit. Ach, nee, es war nicht gut, es war leider nicht gut. Auch das Ende von dem Spiel war auch ziemlich meh. Sehr, sehr, sehr, sehr schade eigentlich. Nach dem 5. hatte ich gehofft, hey, kann man ja nur noch toppen. Hey, wie wär's mit nach der Zeit von Teil 5? Nee, das geht überhaupt nicht darauf ein. Also, oh Mann. Naja. Was soll man machen? Vielleicht wird das nächste Jahr besser. Auf Platz Nummer 6 des für mich besten Spiels des Jahres ist Monster Hunter Rise. Ich mag Monster Hunter. Ich bin ein sehr großer Fan von Monster Hunter. Monster Hunter Rise Es ist ein gutes Monster Hunter, aber nicht das Beste. Es vereint sehr viele Sachen aus World mit sehr vielen Sachen von den alten Spielen. Es ist leider in meinen Augen nicht das Beste. Und hätte ich nicht einen sehr guten Hunter-Kollegen an meiner Seite, während ich dieses Spiel spiele, Grüße übrigens an dieser Stelle, hätte ich das Spiel vermutlich schon lange beiseite gelegt und nicht mehr angerührt. Weil unter anderem auch die extra Missionen, die da noch reingepatcht wurden, die mit den Belohnungen sind, in meinen Augen absolut fürchterlich. Also ich bin kein Fan davon, wenn meine Katze, die mit mir rumrennt, aussieht wie Sonic. Nee. Wie gesagt, es ist nicht das beste Monster Hunter, aber immerhin ein spaßiges Spiel. Kommen wir zu Platz Nummer 6, des für mich schlechtesten Spiel des Jahres, und das ist Worms Rumble. Worms in Echtzeit funktioniert einfach nicht. Worms in so einer Art Battle Royale Modus echtzeitmäßig funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht. Worms ist rundenbasiert. Mit jeder sieht dabei zu, wie du gerade einem Kumpel eine heilige Handgranate entgegenschmeißt und sie explodiert und dann noch zwei mitnimmt, die noch über eine Kante rutschen. Das ist Worms. Und nicht Echtzeit durch die Gegend rennen, ballern, Battle Royale Game. Das ist kein Worms. Also Worms Rumble hat damit in meinen Augen die Serie begraben. Auf Platz Nummer 5, der für mich besten Spiele des Jahres, ist Scarlet Nexus. Das kam sehr überraschend. Es gab vorher kein Anime dazu, mittlerweile gibt es ein Anime dazu, aber es ist keine Adaption dieses Animes, sondern was Eigenes. Dann habe ich die Demo gespielt und ich habe die Demo durchgespielt, durchgesuchtet, und ich habe so gut wie noch nie eine Demo heutzutage durchgespielt und durchgesuchtet. Die letzte Demo, die ich aktiv durchgespielt hatte, mehrfach hintereinander, war Desperados damals. Also, Scarlet Nexus ist ein sehr, sehr gutes Anime-Action-Game. Gut geschriebene Charaktere, guter Soundtrack, gute Visuals. Das Spiel macht Spaß. Absolut. Kann ich jedem empfehlen. Es ist im Game Pass drin. Ihr könnt es euch mal angucken. Ich empfehle es euch. Also ich empfehle es wirklich jedem. Es ist, wenn man so auf solche Games natürlich steht, auf solche Action-Anime-Games mit einer abstrusen, bescheuerten, aber dennoch sehr unterhaltsamen Story. Kann ich einfach nur empfehlen. Auf Platz Nummer 5 der für mich schlechtesten Spiele des Jahres ist Pokémon Unite. Es ist ein MOBA. Wir brauchen keine weiteren MOBAs. Wir brauchen das Recht, kein MOBA im Pokémon-Universum. MOBAs sind scheiße. Und Es ist langweilig. Es ist ein MOBA. Es ist langweilig. Es ist Pokémon mit MOBAs. Ich habe es kurzzeitig gespielt und es ist dasselbe. Es ist Pokémon-MOBA. Braucht kein Mensch. Keine Ahnung, ob die Server immer noch laufen, ob das Spiel überhaupt noch aktiv ist. Ich weiß es nicht. Vermutlich. Aber Schrott. Braucht keiner. Auf Platz Nummer 4, der für mich besten Spiel des Jahres, ist Ratchet & Clank Rift Apart. Bevor ich Ratchet & Clank Rift Apart gespielt habe, habe ich das 2016-Game gespielt. Und war stinksauer. Weil das Spiel war Grütze. Komplette Grütze. Also das Spiel war fürchterlich. Aber Rift Apart für die PlayStation 5 war fantastisch. Großartig. Grafisch wunderschön. Storytechnisch sehr, sehr gut geschrieben. Sehr spaßig. Gameplay-technisch hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Kann ich jedem empfehlen, der Ratchet & Clank mag. Das war jetzt mein zweites Ratchet & Clank-Spiel. Vielleicht werde ich die alten irgendwann mal nachholen. Mal gucken. Auf jeden Fall, den kann ich nur empfehlen, wenn du eine PlayStation 5 daheim stehen hast. Hol ihn dir, spiel ihn, macht unglaublich viel Spaß. Auf Platz Nummer 4, der für mich schlechtesten Spiele, ist Rust PlayStation 4 Version oder besser gesagt Rust Konsolenversion. Wer Rust nicht kennt, Rust ist eine Survival-Reihe. Online-Survival-Spielreihe. Im Prinzip läuft das Ganze so ab. Du spawnst als Nackter an einem Strand, läufst 3 Meter, wirst erschossen. Spawnst als Nackter an einem Strand, läufst 3 Meter in die andere Richtung, schaffst es, Steine zu sammeln, schaffst es, dir ein Haus zu bauen, Zeug zu sammeln, dass du überlebst, lockst dich aus, lockst wieder ein, merkst, dass irgendjemand dein Haus kaputt gemacht hat und alles geklaut hat. Das ist Rust. Es wurde letztes Jahr sehr populär, weil sehr viele Streamer sich auf einer Map versammelt hatten und da gab es halt so, wie das halt so ist, wenn Lieblingsstreamer irgendwas spielen, schießt das Spiel plötzlich in die Höhe. Und da haben sich dann die Leute gedacht, hey, wir machen eine PC-Version. Eine Konsolenfassung. Yay! Sie ist hässlich für die heutigen Standards für Konsolen. Sie ist verbuggt. Sie hat unglaublich viele Probleme, was Performance angeht, dass die Menüs sind unmöglich kompliziert und das Spiel ist einfach nein. Wenn man Rust spielen möchte, empfehle ich die PC-Version. Ansonsten lass die Finger von der Konsolenfassung. Das ist einfach nur bleh. Und außerdem sollte man das auch von einem eigenen Server spielen, weil wenn man es auf fremden Servern spielt, wird man vermutlich sehr schnell frustriert sein, wenn man alle 5 Minuten, obwohl man im Neuspawn ist, einfach erschossen wird. Because why not? Auf Platz Nummer 3 der für mich besten Spiele des Jahres ist Returnal. Ein Roguelike. Ein wirklich sehr, sehr gutes Roguelike. Indem man, wenn ich weiß, was Roguelikes sind, man startet an einem bestimmten Punkt und man läuft durch verschiedene Levels durch und die ändern sich immer wieder und auch das, was man findet, ändert sich. Das heißt, der Loot, den man findet, die Upgrades, die man findet, ändert sich und man muss halt so dieses ein riesengroße Level bestehen, ohne dabei drauf zu gehen. Sollte man drauf gehen, startet man an den Ausgangspunkt wieder mit, wenn du Glück hast, permanent gefundenen Gegenständen oder wenn du diese halt nicht gefunden hast, dann sind diese permanenten Gegenstände auch nicht da und das heißt, du startest halt wieder mit deinem Anfangsequipment und musst dann wieder rein und wieder Zeug sammeln und Glück haben, dass gutes Zeug dabei ist. Ist auch ein bisschen Skill mit drin, weil manchmal kommen Gegner, die einen wirklich, wirklich auf den Sack gehen, aber manchmal hat man auch Glück und man straft sozusagen bis zum Boss durch. Dann muss man noch den Boss schaffen und man hat den ersten Abschnitt erledigt. So. Returnal ist sehr gut. Returnal ist sehr, sehr gut. Ein AAA-Titel. Ein AAA. Roguelike. Großartig. Ist übernommen, also ist gemacht worden für den PlayStation 5. Sieht sehr schön aus, macht unglaublich viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Großartiges Ding, wenn du PS5 hast. Holen. Pflichtkauf. Geil. Auf Platz Nummer 3 der für mich schlechtesten Spiele des Jahres 2021 ist Back 4 Blood. Ach ja, erinnert ihr euch noch an Left 4 Dead und Left 4 Dead 2? Ha. Ex-Entwickler haben sich gedacht, hey, wir wollen ein neues Left 4 Dead machen und nennen es Back 4 Blood. Und wir machen eine Story, dass im Prinzip in dieser Welt die Leute schon seit Ewigkeiten in dieser Zombie-Apokalypse leben und dann kommen auf einmal neue Zombies und alles geht wieder von vorne los. Und alle so, hey, das hört sich ganz gut an. Das hörte sich auch ganz gut an. Und dann habe ich es gespielt und stellte fest, wow, was ein Scheiß. Weil Left 4 Dead brauchte kein unnötig kompliziert beschissenes Kartensystem, was man da einbaut mit Fähigkeiten. Es brauchte keinen Ingame-Shop mit Währung, die du sammelst, damit du Sachen kaufen kannst, damit du irgendwelche Sachen freischalten kannst, wie jetzt zum Beispiel ein Ugly Christmas Sweater immer noch. Braucht kein Mensch. Left 4 Dead hatte eindeutig bessere KI-Kameraden, die nicht strohdoof waren. Du findest heutzutage immer noch ein Game bei Left 4 Dead, im Gegensatz zu Back 4 Blood, wo du, wenn du nicht random spielst, die Kampagne weiter spielst, anstatt die Kampagne hintereinander spielst, hast du Pech. Dann musst du halt mit den furchtbar dummen Bots zu Vorliebe nehmen. Viel Spaß. Es ist ein absolut fürchterlicher Abklatsch von Left 4 Dead, meines Erachtens. Und es ist kein gutes Game. Es hat auch nicht geholfen, dass es im Game Pass ist, so wie es aussieht, aber die Server sind irgendwie leer. Also, nee. Absolut nicht empfehlenswert. Wenn ihr unbedingt Left 4 Dead 2 nochmal spielen wollt, grabt Left 4 Dead 2 aus. Das Ding hat kurz bevor Back 4 Blood rausgekommen ist und seitdem rausgekommen ist, wird das gerade supported ohne Ende mit neuen Maps und so weiter. Also spielt lieber das Original, bevor ihr das Fake spielt. Auf Platz Nummer 2 der für mich besten Spiele des Jahres ist Lost Judgment. Ich habe es schon gesagt und ich sage es auch immer wieder gerne, die Leute, die Yakuza gemacht haben, das Ryuga Gotoku Studio, die sind fantastische Menschen, großartig, und haben mit dem zweiten Ableger von Judgment, mit Lost Judgment, haben sie bewiesen, dass sie es immer wieder drauf haben, mich zu überraschen, was mit großartiger Storys angeht. In diesem Spiel geht es um Bullying in Japan, was dort ein riesengroßes Thema ist. Und auch allgemein an Schulen, wenn man halt gehänselt wird. Das ist ein riesengroßes Thema. Aber vor allem in Japan ist es ein verdammt großes Thema. Und ein verdammt ernstes Thema. Und es ist ein und darum geht es unter anderem. Und es ist ein großartig gemachtes Action-Spiel. Action-Adventure-Rätselspiel. Es ist super. Wieder ein Haufen Sachen zum Ablenken. Es ist wirklich gut geschrieben. Und ich habe unglaublich viel Spaß mit dem Ding. Ich kann's absolut nur empfehlen und ich sage es immer wieder, holt euch die Spiele, wenn ihr darauf Bock habt. Ganz ehrlich. Also wenn ihr auf richtig gute Geschichten Bock habt und auf so Kämpfe, holt euch diese Spiele. Vor allem fangt mit Judgment an, um die Charaktere kennenzulernen. Holt euch danach Lost Judgment. Ihr habt unglaublich viel Spaß mit den Dingern. Ihr habt auch, die Dinger gehen noch ewig. Ungefähr so gute 80, 90 Stunden. Wenn nicht sogar, gut, wenn man wie ich alles macht, dann schon, ja. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Kommen wir nun zu dem für mich schlechtesten Spiel des Jahres 2021. Und das ist Outriders. Whole Square. Warum muss ich das eigentlich jedes Jahr wiederholen? Ich weiß, sie sind nur der Publisher. Aber dennoch, Outriders ist Katastrophe. Storytechnisch fürchterlich, grafisch nicht besonders hübsch, spielerisch grauenhaft, Charaktere unglaublich nervig. Das Spiel mockt dich dafür, dass du Nebenmissionen machst, neben zum Beispiel Leute, die du suchen musst, die wichtig sind, in dem Leben einfach mal so abknallt und sagt, ja, den hättest du nicht suchen brauchen, weil niemand ist wichtig im Krieg und bla bla bla, man geht nicht zurück. Es ist halt so, oh Gott. Es ist kein gutes Game. Es ist absolut kein gutes Spiel. Der Endcontent von dem Game ist langweilig, uninspiriert, dummes Gegrinde. Nee, absolut. Also, nein. Das Spiel mich richtig wütend gemacht, als ich es durchgespielt habe. Das Spiel mich richtig sauer gemacht, als ich es durchgespielt habe. Also, fürchterliches Ding. Absolut nicht empfehlenswert. Vor allem dein Charakter, der anscheinend, keine Ahnung, ich glaube 1000 Jahre oder sowas eingefroren war, wegen so einer Katastrophe, ist immer wieder erwacht und urplötzlich ist alles kaputt. Und dein Charakter ist aus irgendeinem Grund ein sarkastischer Wichser. Du kannst nicht mal Sachen auswählen. Du bist einfach nur ein sarkastisches Arschloch. Urplötzlich. Warum? Keine Ahnung. Das ist halt dein Charakter. Waka waka. Haha, er ist ja so lustig und so edgy. Die Leute haben Bulletstorm gemacht. Oh Mann. Ich hoffe, es wird keinen zweiten Teil geben. Also das Ding ist... Nee, Schrott. Wegschmeißen. Nee. So, bevor ich zu meiner Nummer 1 komme, möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich für euer Feedback bedanken. Ich möchte mich dafür bedanken, dass es Leute gibt, die immer noch zuhören, dass es neue Leute gibt, die zugehört haben. Und ich möchte euch nur sagen, freut euch auf nächstes Jahr, denn es gibt noch so viele Themen, die ich unbedingt mit meinem guten Co-Moderator Markus einsprechen möchte. Wie gesagt, ich danke euch recht herzlich. Und hier nun meine Nummer 1, mein Lieblingsspiel des Jahres 2021. Und das ist Disco Elysium. Was ein großartiges, fantastisch geschriebenes, unglaublich stimmiges, herrliches, wunderbares RPG. Es ist so gut. Worte können gar nicht beschreiben, wie gut dieses Spiel ist. Atmosphärisch, herrlich, charakteristisch geschrieben, so gut. Dein Hauptcharakter ist so ein gut geschriebener Charakter. Du kannst mit der Welt interagieren, du kannst mit dir selbst reden in Game selber. Du musst gegen dich selber würfeln. Du kannst, wenn es passiert, dass Patzer passieren, die eine Situation komplett ändern beim Würfeln. Es ist alles Zufall und es ist so gut geschrieben und so wunderschön und so großartige Musik. Ich kann nur schwärmen von diesem Spiel, wie ihr hört. Es ist absolut fantastisch. Ich hoffe inständig, dass die Leute, die dieses Spiel gemacht haben, nochmal was machen. Weil das Ding ist fantastisch. Absolut großartig. Mittlerweile ist es auch auf Deutsch übersetzt. Das heißt, auch die deutsche Übersetzung, also die deutschen Texte, sind absolut glorreich. Das heißt, Leute, die der englischen Sprache nicht sehr mächtig sind, können dieses Spiel absolut wunderbar auf Deutsch spielen. Kann ich nur empfehlen. Gibt's für alles. Für Xbox, für PlayStation, für Switch, für PC. Kann ich nur empfehlen. Holt euch das Ding. Großartiges Spiel. Absolut meine Empfehlung und damit auch mein Lieblingsgame dieses Jahr. Das war sie also, meine Liste der für mich besten und schlechtesten Spiele des Jahres. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich am Anfang erwähnt hatte, was Markus gemacht hat. Er hat dieses Jahr kein neues Spiel gekauft. Ihr hört richtig, er hat kein einziges neues Spiel gekauft. Er hat ein paar, Umherkehrungen gefunden, wie zum Beispiel, er hat sich etwas schenken lassen zum Geburtstag. Okay. Oder er hat Spiele abgegeben oder verkauft und sich somit ein neues gekauft. Auch okay, gut, ja. Aber ansonsten hat er sich kein neues Spiel gekauft. Was für ihn nicht schwer ist, weil ich glaube, so sonderlich viel interessiert ihn auch nicht. Bei mir ist es ein bisschen schwieriger. Ich bin ein Mensch, der interessiert sich für sehr, sehr viel. Und da habe ich mir so gedacht, warum eigentlich nicht? Ich mache das auch. Aber anders. Das heißt, ich werde mir nächstes Jahr nicht alles kaufen, worauf ich Lust habe, sondern einfach nur zwei Spiele habe ich zur Auswahl. Zwei Games, die ich mir aussuchen darf. Der Rest wird nicht angerührt. Es sei denn, ich bekomme zum Geburtstag zum Beispiel eins dieser Spiele geschenkt, die mich interessieren. Das wäre dann natürlich akzeptabel. Es ist geschenkt, nehme ich gerne an. Und es sei denn, es kommt im Game Pass. Weil wenn es im Game Pass kommt, das ist eine Videothek, habe ich gesehen. Also das sehe ich als Ausleihvideothek. Ich leihe es mir aus und spiele es, kann es durchspielen und dann kann ich es auch wieder runternehmen. So kann ich dann auch mal ein neues Spiel spielen, wenn es dann vermutlich rauskommt und im Game Pass ist. Und das werde ich nächstes Jahr versuchen durchzuziehen. Ich hoffe, ich schaff's. Ich kann in der Zeit dann etliche alte Spiele durchspielen, was mich freut. Und ja, ich hoffe, ich krieg das hin. Auf jeden Fall möchte ich doch euch da draußen auch dazu ermutigen, macht doch einfach mal mit. Kauft nicht sofort alles Neues, sondern konzentriert euch tatsächlich mal auf euer altes Zeug und spielt euer altes Zeug einfach mal durch. Und gebt euch so einen kleinen Anschwung, so nach dem Motto, hey, wenn ich jetzt 5 meiner alten Games durchgespielt habe, kaufe ich mir Neues. Sowas könnt ihr zum Beispiel machen. Oder ihr macht's genau wie ich. Oder noch krasser wie Markus und kauft euch gar kein neues Spiel. Auch nicht schlecht. Also, ich fordere euch sozusagen, oder ich ermutige euch, ich möchte euch ermutigen, dies auch mal auszuprobieren oder auch mal darüber nachzudenken, das zu machen. Ich meine, warum nicht? Man hat ja schließlich nicht umsonst so einen riesengroßen Backlog, den man sonst nicht beenden kann. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein großartiges neues Spielejahr. Und mit den Worten, mit denen ich mich immer verabschiede, verabschiede ich mich auch jetzt. Und zwar, macht, was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Macht's gut!